Jeder ist streng mit seinem Finger in der Zorn. Finger in der Zorn. Finger in der Zorn. Er bückte sich und schrieb mit seinem Finger in der Zorn. Finger in der Zorn. Finger in der Zorn. Jeder ist streng mit seinem Finger in der Zorn. Finger in der Zorn. Finger in der Zorn. Bückte sich und schrieb mit seinem Finger in der Zand. Finger in der Zand. Finger in der Zand.